Aus der Auffassung vom Werte der Persönlichkeit und der Leistung fordert der Nationalsozialismus die Durchführung des Führer- und Gefolgschaftsprinzips im gesamten deutschen Leben. Der Führer sagt, die beste Staatsverfassung und Staatsform ist diejenige, die mit natürlichster Sicherheit die besten Köpfe der Volksgemeinschaft zu führender Bedeutung und zu leitendem Einfluss bringt. Im Führerprinzip prägt sich die soldatische Seite des Nationalsozialismus am klarsten aus. Höchstes Vorbild germanischen Führertums ist uns der Führer. Aus der Erkenntnis der hohen Seelenwerte des Volkes und aus dem Glauben an seine und seines Volkes Sendung erwuchs dem Führer die Kraft, das innerlich zerrissene, weltanschaulich gespaltene Volk durch den Nationalsozialismus zu einer großen Einheit, zu einer gewaltigen Gefolgschaft zu formen. Sein Vorbild, seine Taten und die nationalsozialistische Weltanschauung ließen den Führer und das deutsche Volk zu einer untrennbaren Einheit werden. Das Vorbild des Führers lässt jeden deutschen Offizier zum gläubigen Nationalsozialisten unter Zurücksetzung des eigenen Ichs zum besten Diener des Volkes und Reiches werden. Der Nationalsozialismus appelliert nicht an den Intellekt, an die Vernunft, wie es der Liberalismus und der Marxismus glaubt, tun zu müssen, sondern er wendet sich an die Seelen- und Charakterwerte. Er weckt die wesensgemäßen, die nordischen Blutskräfte, die in jedem deutschen Menschen schlummern, aber bisher infolge der Einwirkung wesensfremder Ideenkräfte nicht zu voller Entfaltung kommen konnten. Nachdem die gefährlichsten Ideenrichtungen niedergekämpft sind, kann echtes germanisch-deutsches Wesen wieder zur bewegenden und tragenden Kraft des deutschen Volkstums werden. Der überzeugenden und mitreißenden Persönlichkeit des Führers als Schöpfer dieser gewaltigen Idee des Nationalsozialismus gelang es, alle diese Kräfte wachzurufen und in einer einzigartigen völkischen Revolution, die alles erfasste, was germanisch-deutschen Blutes ist, auf das ganze deutsche Volk zu übertragen. Damit wurden Seelenkräfte und Energien entfacht, die das deutsche Volk aus heroischer Lebensauffassung zu höchsten Leistungen befähigten. Das deutsche Volk fand nach jahrtausendelangem Kampf wieder zu sich selbst. Es beginnt die Gesetzlichkeit seines Lebens zu begreifen. Germanentum, die Ideenwelt des großen Königs, Nationalsozialismus ist eine Linie der Entwicklung. Mit der nationalsozialistischen Revolution findet das Ringen des deutschen Volkes mit fremden Ideenwelten seine geschichtliche Vollendung. Wenn wir unsere Geschichte bis in früheste germanische Vorzeit zurückverfolgen, so zeichnen sich folgende Lebensäußerungen des germanisch-deutschen Menschen ab. Erstens, seine aufrechte, stolze und blutsbewusste Art, der Adel seiner Gesinnung und sein Kriegertum, das seinen Ausdruck in soldatischer Härte und Entschlossenheit und seinem Kampfesmut in seiner hohen Auffassung von Ehre und Freiheit, Treue und Gehorsam und seinem Führertum findet. Zweitens, sein hoher Sinn für die Gemeinschaft, Familie, Sippe, Volk und seine Bereitschaft für diese Blutsgemeinschaften jedes Opfer zu bringen, sein Idealismus. Drittens, seine bäuerlich echte, starke, einfache und schlichte Art, seine Verbundenheit mit dem Boden, seine Liebe zur Scholle. Viertens, sein hoher Seelenschöpfer- und Gestaltungswille, der ihn zum Begründer der Kulturen und Staaten des Abendlandes und damit vom Altertum bis heute zum ordnenden und bestimmenden Faktor im Zusammenleben der Völker werden ließ. Fünftens, seine tiefe Religiosität. Darauf gründet sich der Nationalsozialismus. Er bekennt sich zu den hohen Werten germanischen Menschentums, wobei ausdrücklich betont werden muss, dass der Idealismus unserer Auffassung nichts mit Schwärmerei und Fantasterei zu tun hat. Nationalsozialismus ist die Lehre von der blutsverbundenen Volksgemeinschaft und dem Dienst für das Volk als obersten sittlichen Gesetz für jeden deutschen Menschen. Er ist die Lehre von Blut und Ehre. Ein Hauptbestandteil der nationalsozialistischen Lehre ist die Forderung nach Leistung für die Volksgemeinschaft und Härte gegen sich selbst. Mit dieser idealistischen Grundauffassung steht der Nationalsozialismus in unüberbrückbarem Gegensatz zu der Weltanschauung des Materialismus, dessen Träger der Jude und seine Vasallenvölker sind. Dieser Krieg stellt die unerbittliche Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Ideenwelten dar. Der Nationalsozialismus verwirklicht in der Realität der Politik das, was wir gläubigen Herzens schauen und mutigen Geistes als notwendig und recht erkennen. Er ist die Schicksalslehre unseres Volkes. Er ist die Meisterung von Erbwelt und Umwelt. Er fasst den Mythos von Blut und Ehre in Worte. Er richtet unser Auge wieder auf das wesentliche Geschehen von Blut und Boden. Er richtet unser Denken, Glauben und Handeln wieder auf die ewige Ordnung der Welt in uns und der Welt um uns. Er gibt uns das Vertrauen und die Möglichkeit, ehrfürchtig erkennend in die Gesetzmäßigkeit der Allmacht einzudringen und nach ihren Gesetzen auch die Ordnung, die von uns Menschen gesetzt und gestaltet wird, auszurichten, damit sie naturgesetzlich und lebensgerecht wird. Denn nur dann ist die Zukunft unseres Volkes sicher, klar und gewiss. Stengel von Rutkowski, von Allmacht und Ordnung des Lebens. Mein Wille, das muss unser aller Bekenntnis sein, ist euer Glaube. Mein Glaube ist mir, genau wie euch, alles auf dieser Welt. Das Höchste aber, was mir Gott auf dieser Welt gegeben hat, ist mein Volk. In ihm ruht mein Glaube, ihm diene ich mit meinem Willen und ihm gebe ich mein Leben. Adolf Hitler am 1.5.1935 in Berlin.